WDR Fernsehen und in 1 Live. Meldet uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Eins Live. Domian. So, liebe Leute, ich grüße euch sehr herzlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wir haben heute ein festes Thema und das Thema heute Nacht heißt Selbstzerstörung. Ich möchte gerne mit Leuten reden, die sich bzw. ihr Leben gezielt ruinieren, sei es durch eine Sucht, eine falsche Beziehung, vielleicht durch einen falschen Job oder eine vermeintlich große Liebe oder was auch immer. Es gibt ganz viele Möglichkeiten, sich kaputt zu machen. Wenn ihr in einer solchen Situation vielleicht seid oder mal wart und mir davon erzählen wollt, dann meldet euch unter 0800 220 50 50 oder mailt domian@wdr.de. Die erste Anruferin heute Nacht ist die Grit und Grit ist 29. Hallo Grit. Ja, hallo Jürgen. Hallo Grit, du hast dich zu dem ernsten Thema gemeldet. Ja, genau. Erzähl mal. Mhm. Ich habe seit 13 Jahren Bulimie und ja, nicht nur das, ich hatte einige Jahre mich auch selbst verletzt, hatte mit 17 einen Selbstmordversuch. Mhm. Ja, und jetzt ist so der Punkt gekommen, also ich habe eine Tochter, die ist 6 Jahre alt, mhm, und ja, jetzt ist der Punkt gekommen, wo ich auch die Angst immer größer wird, dass meine Tochter von meiner Essstörung was mitbekommt und ich möchte ihr eine stabile und gesunde Mutter sein. Und vor ein paar Monaten, da habe ich eben so mitgekriegt, dass ich mich immer mehr abkapsel und so der ausschlaggebende Punkt, warum ich was ändern möchte, war, dass ich gemerkt habe, dass ich nicht mal mehr Zeit mit meiner Tochter verbringen möchte, mhm, und sie so spät wie möglich vom Kindergarten abgeholt habe, so früh wie möglich ins Bett gebracht habe. Und da dachte ich mir, nee, ich muss jetzt was ändern. Mhm. Du hast sie so früh wie möglich ins Bett gebracht, um? Einfach, um nicht so viel Zeit mit ihr zu verbringen. Ja, aber warum wolltest du die Zeit nicht mit ihr verbringen? Also ich wollte mit gar keinem mehr Zeit verbringen. Ich ja, bin so richtig in so eine Depression versunken und ja, ich habe das also auch an meiner Tochter mitbekommen, dass sie dann immer mehr gefragt hat, Mama, spielen wir zusammen? Und ja, ja, sie war sehr kuschelbedürftig. Und du bist alleinerziehend? Ja. Ja. Mhm. Das heißt, du warst, als du schwanger warst, auch gefangen in dieser Sucht, in dieser Krankheit. Du warst Bulimikerin, auch während du schwanger warst. Hallo? Nun ist Grit. Grit ist aus der Leitung gefallen, höre ich gerade. Wir holen sie wieder. Ich kann euch vielleicht noch mal kurz sagen, falls ihr zufällig reingeschaltet habt. Wir haben heute Nacht ein Thema. Das Thema heißt Selbstzerstörung und ich möchte sehr gerne mit Leuten sprechen, die ja, die sich und ihr Leben gezielt ruinieren durch eine Sucht, eine Beziehung, einen Job oder was auch immer. Wenn ihr gerne mit mir darüber sprechen wollt, 0800 220 50 50. Ich höre, dass Grit wieder da ist. Hallo Grit. Ja, ich bin wieder da. Sehr gut. Also ich hatte dich gerade gefragt, du warst dann während der Schwangerschaft auch in der Bulimie gefangen. Ja, das Kuriose war, als ich wusste, dass ich schwanger bin, konnte ich damit sofort aufhören. Also so, als wenn mir bewusst war vom Kopf her, ich tue damit meinem Kind nichts Gutes. Ich hatte Angst, mein Kind damit zu schaden. Und aber so nach der Schwangerschaft und nach der Stillzeit ging das allmählich wieder weiter. Mhm. Also oder fing es wieder an. Du hast mir gerade am Anfang gesagt, dass es dann, als du 17 warst, hast du einen Selbstmordversuch gemacht. Gut, da war das Kind hier noch nicht da. War sie noch nicht da. Wie sieht die Bulimie im Moment aus? Beschreib sie mir. Also es ist jetzt in den letzten 2 Jahren stärker geworden, so dass ich ungefähr 3-mal täglich erbreche. Mhm. Ja, ich habe so langsam körperliche Folgen, die ich merke, also dass die Verdauung eigentlich gar nicht mehr funktioniert. Meine Zähne sind sehr angegriffen. Mhm. Ja, die Speiseröhre ist angegriffen. die Haare sind spröde, ich habe Gelenkbeschwerden und ja. Und dann eben auch diese psychische Komponente, diese Depression hinzu. Ich bin seit Ende Januar krankgeschrieben, nehme Antidepressiva und habe einen Reha-Antrag gestellt Ende Februar und warte immer noch auf die Bewilligung. Wie viel wiegst du im Moment? 51 Kilo. Bei einer Größe? 1,72. Ja. Wie viel, jedes Mal, wenn das so dreimal am Tag passiert, wie viel nimmst du zu dir und erbrichst dann wieder? Über welche Menge reden wir? Ja, das ist unterschiedlich. Also ich habe, wenn ich so eine Fressanfälle habe, dann abends, wenn meine Tochter im Bett ist, tagsüber esse ich relativ normal oder eher gar nicht. Also das trotzdem erbreche ich auch nach den kleinen Mengen. Aber immer so, wo ich weiß, ich kann jetzt nicht erwischt werden, in Anführungsstrichen, also so, dass meine Tochter entweder nicht da ist oder ja, aber hauptsächlich eben abends. Und da kann es eben auch passieren, dass ich eine ganze Torte esse, danach mir noch Nudeln mache und dann mir noch eine Tüte Chips hole. Und aber es gibt eben auch Tage, wo ich gar nichts esse und nur trinke und ja. Nun geht Bulimie sehr an die Gesundheit, wie du es ja selbst merkst, aber es geht auch an den Geldbeutel. Wie finanzierst du das? ja, dadurch, es ist schwierig. Also gerade jetzt ist es schwierig, dadurch, dass ich krankgeschrieben bin und nur Krankengeld bekomme, ist es sowieso schwierig. Aber weil das kostet ich kann es noch irgendwie, ja, ich kann es noch irgendwie finanzieren und ich versuche auch nicht unbedingt in den gleichen Läden immer einzukaufen, sondern weil du dich normal woanders. Ja, natürlich. Wer weiß denn von dieser Belastung, der du ausgesetzt bist? Also bis Januar nur meine beste Freundin. Seit Ende Januar, also da hat meine Tochter und ich eine Mutter-Kind-Kur gehabt und danach wussten es nun auch meine Eltern, meine Schwester. Nicht, weil ich es erzählt habe, sondern dann, weil meine Freundin ihnen das erzählt hat. Der Vater meiner Tochter weiß Bescheid. Ja. Wie haben die denn so das engere Umfeld, die wahrscheinlich vorher da gar nicht dran gedacht haben, dass du so etwas hast, wie haben die darauf reagiert? Als das Ganze anfing, war ich schon mal in stationärer Behandlung und da wussten meine Eltern auch Bescheid. Aber es war dann so, dass ich gesagt habe, so alles ist gut danach und das haben meine Eltern auch so glauben wollen. Und meine Eltern haben jetzt gesagt, besonders meine Mutter, dass ihnen das schon länger aufgefallen ist, dass ich wieder abgenommen habe und dass ich blass aussehe. Sie sich das immer schon gedacht haben, aber nichts sagen wollten. Aber sie halten zu dir und ja. sind an deiner Seite. Der Vater deines Kindes, wie hat der reagiert? Ich habe es ihm ja nicht selber gesagt, sondern auch meine Freundin. Und ich habe dann nur von meinen Eltern erfahren, dass er weinend zu meinen Eltern gekommen ist, also während ich noch bei der Mutter-Kind-Kur war. Und dann davon berichtet hat, dass, was meine Freundin ihm eben erzählt hat. Und er wusste auch damals, wir sind nach meinem ersten stationären Aufenthalt zusammengekommen. Da wusste er davon, dass mal was war, aber ist nie davon ausgegangen, dass es eben immer noch so war und auch nicht während unserer Beziehung. Wir waren 8 Jahre zusammen. Und also hat er eher mitfühlend reagiert, als denn sorgenvoll, dass du das Kind nicht mehr richtig betreuen kannst? Doch eher mitfühlend, ja. Mitfühlend. Da war ich auch beruhigt, ja. Du hast das gerade gut beschrieben, welche körperlichen Folgen die Bulimie hat. Das malen sich vielleicht manche Leute gar nicht aus, die gerade in die Bulimie hineinkommen. Wie man sich wirklich, und da passt unser Thema ja vollkommen, nämlich wie man sich damit selbst zerstören kann, wie man schwerst erkranken kann. Also ist eigentlich jetzt nach deiner Karriere und nach der Einsicht, die du jetzt auch geäußert hast und formuliert hast, wäre ein klarer Schnitt nötig, dass du nochmal in eine Klinik gehst. Ja, richtig. Genau, deshalb habe ich den Antrag gestellt. Und der wurde einmal schon abgelehnt und ich habe Widerspruch eingereicht und warte jetzt seit Ende Februar, dass es nun doch endlich bewilligt wird. Was mich so nervt, ist so diese teilweise Großkotzigkeit der Beamten, so der Rentenversicherung am Telefon, die dann so sagen, ach, Ende Februar, das ist doch noch gar nicht so lange hin, das kann vom halben Jahr bis zum ganzen Jahr dauern. Und wo ich dann selber auch zweifle, wo ich dann so sage, auf der einen Seite habe ich jetzt den Entschluss gefasst und will, und dann ist man doch ausgeliefert und muss warten. Ja. Und ich glaube, Grit, damit muss man sich arrangieren, dass man in gewisser Weise ausgeliefert ist. Ja. Ich finde viel wichtiger, dass du für dich die Entscheidung getroffen hast. Natürlich wäre es viel besser, wenn du sofort dann weg könntest in eine Klinik. Müssen wir gar nicht drüber reden. Aber die eigene Entscheidung, das eigene Wollen ist so ungeheuer wichtig, um wieder gesund zu werden. Und die Chance hast du. Und ich finde es auch sehr, sehr richtig, wie du es gerade am Anfang auch gesagt hast, du machst es für dich und du machst es für dein Kind. Genau. Du verlierst, du läufst ja Gefahr oder liefst Gefahr, dass du dein Kind verlierst, indem du dich immer mehr verkapselt. Du hast es gerade gesagt, dass du gar keine Zeit mehr mit dem Kind verbringen möchtest. Die Depression ist wahrscheinlich eine Folgeerscheinung von der Bulimie. Ja, genau. Weil die Bulimie einen natürlich extrem runterzieht. Sie erniedrigt einen ja. Man kommt sich ja völlig elend vor und hilflos und nicht mehr Herr seiner selbst. Und das ist natürlich alles schlimm. Das zieht seelisch einen runter. Ja, richtig. Also Grit, ich finde es gut, wenn du das jetzt machst. Ich möchte dich nur wirklich intensiv ermutigen, das auch durchzuziehen, und lass dich nicht entmutigen von irgendwelchen Menschen, die dir das noch ein bisschen verzögern wollen. Du wirst eine Therapie bekommen, einen Platz bekommen, und du hast gute Chancen, da rauszukommen. Das weißt du, ne? Es gibt mittlerweile sehr gute Kliniken und sehr spezialisierte Ärzte und Psychologen für diese Thematik. Dann wirst du schaffen, und dann kannst du stolz sein wie nur was, wenn du hinterher das dann geschafft hast. Ja. Und das kannst du vielleicht deiner Tochter auch mal erzählen, dass du es am Anfang schwer hattest, aber dass du es dann gemacht und geschafft hast. Ja, genau. Liebe Grit, ich drücke die Daumen, dass es bald klappt mit dem Platz, und wünsche dir von Herzen alles Gute und viel Erfolg und überhaupt, dass es gut vorangeht. Ja, ich danke dir. Gerne, tschüss. Tschüss. Ciao. So, 0800 220 50 50. Hier ist Christopher. Christopher ist 22. Guten Morgen, Christopher. Guten Morgen. Hallo, Christopher. Bin ich jetzt im Studio? Ja, du bist bei mir, genau. Wir sind auf Sendung sozusagen. Alles klar, gut. Und zwar, Christopher war schon richtig, 22 bin ich. Und habe gestern schon mal angerufen, aber man hat mich nicht zurückgerufen. Ja. Und dann habe ich trotzdem die Sendung weitergeguckt, und dann haben sie halt das Thema von heute angesprochen. Und zwar, ich bin leider Gottes seit 3 Jahren heroinabhängig. Und es kam zu der Erkrankung, weil ich obdachlos geworden bin. Ich bin aus dem Heim geflogen. War ein Heim in Wuppertal für psychisch erkrankte Menschen. Und die Heiminrichtung heißt Bergische Diakonie. Ja. Und ist ja jetzt nicht so wichtig, wie das hieß. Christopher, was für eine psychische Erkrankung hattest du? Eine psychische Erkrankung habe ich, persönliche Borderline-Störung und Suizidgedanken. Und deswegen warst du damals in dieser Einrichtung? Richtig. Und da bist du geflohen? Da bin ich rausgeflogen. Ach, rausgeflogen? Ich habe schon geflohen, verstanden. Warum bist du geflogen, rausgeflogen? Weil ich mich nicht an die Heimregeln gehalten habe. Ich wollte aus diesem Heim raus, weil ich mich da nicht wohlgefühlt habe. Und auf jeden Fall habe ich dann mit dem Deo, sprich die Rauchmelder, angemacht oder die Sicherungskästen rausgemacht, da ist die ganzen Sicherungen ausgeschaltet. Und dann habe ich die 3. Abmahnung bekommen und bin rausgeflogen. Ja, und jetzt bin ich seit 3 Jahren dann obdachlos gewesen und habe jetzt aber wieder eine Wohnung in Wuppertal. Und als du da rausgeflogen bist, warst du auf der Straße, du warst obdachlos, hast du gesagt, und bist dann in Kontakt mit Heroin gekommen. Richtig. Ich bin dann heroinabhängig geworden. Wie viel hast du da konsumiert? Ich konsumiere so 1 Gramm. Bis heute? Bis heute, ja. Bis heute. Wenn du an die Zeit des Lebens auf der Straße zurückdenkst, wie war das für dich? Es war schrecklich. Ich war am Betteln. Ich habe teilweise draußen geschlafen oder auf den Obdachlosenunterkünften. Mhm. Und ja, ich war ziemlich verletzt, innerlich verletzt. Mhm. Wenn ich jetzt darüber mich zum Beispiel unterhalte, ja, dann nimmt mich das alles schon ziemlich mit. Das glaube ich. Auf jeden Fall. Das glaube ich. Ich habe so meinen Kontakt mit den Eltern verloren. Mit meinem Vater habe ich keinen Kontakt mehr, deswegen. Und zur Mutter? Zur Mutter nicht mehr so im Guten. Also nur noch so zwischendurch telefonieren. Mhm. Gibt es sonst Verbindungen zu Verwandten, Geschwistern, Onkel, Tante? Nein. Nein, gar nichts. Wie hast du während der Obdachlosigkeit das finanziert, den Heroinkonsum? Einmal durch mein Jobcentergeld, also ich bin Hartz-IV-Empfänger. Mhm. Und dann habe ich, also konnte ich mir das so ein bisschen finanzieren. Und wenn ich dann betteln gehe, ich gehe so Leuten hin, die Einfamilienhäuser gekauft haben, mhm, und sogar einen Garten haben. Dann gehe ich da hin, klingel da auch an und frage entweder nach Gartenarbeit, mhm, oder frage dann, wenn die keine Arbeit für mich hätten, ob die denn so eine kleine Spende für mich übrig haben. Ah, ja. Ich, auch wo ich auf der Straße gelebt habe, bin ich immer zur Caritas hingegangen, zu der Kleiderkammer, mhm, haben mich da gepflegt, mhm, geduscht, rasiert, mhm, so dass ich auch einen gepflegten Aussehen habe. Eindruck gemacht hast dann, ja. Genau, mhm, und so haben die Leute dann auch gesagt, na gut, du siehst jetzt nicht aus, du siehst jetzt nicht gerade aus wie ein Junkie oder wie ein Alkoholiker. Ja. Haben die mir schon mal etwas Geld gegeben. Und gab es so auch die Situation, dass du dann mal im Garten was gearbeitet hast für jemanden? Ja, im Garten, richtig. Das gab's auch. Mhm. Was war das Schlimmste in der Zeit der Obdachlosigkeit? Das Schlimmste war halt das Betteln. Das, mhm, Betteln und zu gucken, wo ich meine Drogen herbekomme. Mhm. Das war das Allerschlimmste für mich. Mhm. Jetzt sagst du, hast du eine Wohnung? Jetzt habe ich eine Wohnung in Krefeld, richtig. Seit wann? Seit dem 1.10.2012. 1.10.2012. Mhm. Ja. Kann ich ja ausschließen, dass es so ein bisschen bergauf mit dir geht? Ja, schon. Also bergauf geht es. Und ich möchte jetzt auch gucken, dass ich vom Heroin wegkomme. Ich habe es gespritzt eine ganze Zeit lang, so hätte ich dann auch fast meine Hand verloren durch den Abzess. Mhm. Und ich rauche es jetzt. Also ich spritze es nicht mehr, ich rauche es. Ja, erklär mir das mal, wie man die Hand verlieren kann durch das Spritzen. Hast du falsch gespritzt? Ich habe mir das Heroin aufgekocht ganz normal, habe es mir in die Spritze gezogen, mhm, und habe dann auch, wollte ich mir das in die Vene spritzen, mhm, aber das Problem war, die Vene ist mir geplatzt, mhm, und so ist dann halt der Abszess an meiner rechten Hand gekommen. Und der war so schlimm, dass du Sorge hattest, die Hand müsste abgenommen werden? Ja, die Hand war sehr dick. Mhm. Irgendwann bin ich halt zum McDonald's gegangen, wollte mir wieder einen Schuss setzen. Dabei ist mir die Hand aufgeplatzt. Mhm. Das war jetzt nicht schön an, aber es kam sehr viel Eiter raus. Mhm. Und dann hat McDonald's auch einen Krankenwagen gerufen. Dann kam ich zur Uniklinik Düsseldorf. Mhm. Die haben mich dann operiert. Und nach der Operation sagte der behandelte Arzt zu mir, dass ich ziemlich viel Glück habe. Mhm. Hatte zumindest, weil ich hätte fast meine Hand verloren, wegen einer Blutvergiftung. Mhm. War eine Blutvergiftung da und die haben sehr viele Venen entfernt. Mhm. Also sind da in deinem jungen Leben und in den letzten 3 Jahren heftige Dinge passiert. Ja. Auch wenn du das so beschreibst mit der Obdachlosigkeit, dem Betteln, der ständige Angst, die ständige Angst, irgendwie keine Kohle zu haben, um die Sucht zu finanzieren. Gab es da Momente, wo du so am Ende warst, dass du sagtest, ich will überhaupt nicht mehr leben? Ja. Die gibt es heute sogar noch. Die habe ich heutzutage wirklich immer noch. Also warst du mal nah dran an einer Selbsttötung? Ich war auch schon nah dran zu einem Selbstmordversuch, ja. Mhm. Da habe ich sehr viele Medikamente geschluckt. Und habe Diazepam geschluckt, habe Kokain konsumiert auf einer höheren Basis, habe Heroin auf höhere Basis konsumiert und ich habe dann eine ganze Zeit lang auch nichts mehr mitgekriegt. Ja. Und ein Junkie auf der Platte hat dann mich gesehen, hat auch sofort einen Notarzt gerufen, mhm, und soweit bin ich jetzt noch am Leben. Ah ja, das klingt aber sehr ernst und sehr, dann bist du haarscharf, aber dem Tod entronnen. Ja. Ja. Wie hat sich das ergeben, dass du jetzt diese Wohnung hast? Wer hat das für dich organisiert? Ja, die Wohnung habe ich bekommen durch einen ganz, ganz doofen Zufall, sage ich jetzt mal. Zumindest einen guten Zufall. Mhm. Es gab Geld. Ich war in der Obdachlosenunterkunft in der Caritas. Mhm. Und auf jeden Fall, ja, habe ich dann von meinem Hartz-IV-Geld ein Hotelzimmer bezahlen wollen. Mhm. Und ja, die Vermieterin hat mich dann gefragt, warum ich denn keine Adresse auf meinem Ausweis stehen habe. Habe ich gesagt, ja, ich bin obdachlos. Mhm. Und ich bin auf Wohnungssuche. Ja, die Dame hat dann gesagt gehabt, das ist kein Problem, ich vermiete Wohnungen in Krefeld und dann können Sie gerne morgen mit meinem Mann sich eine Wohnung angucken. Das war die Frau in dem Hotel. Genau. Und du wolltest mal eine Nacht im Hotel schlafen? Genau. Ja, das ist ja ein Zufall, das ist ja wie ein Sechser im Lotto. Ja, und sie hat dann gesagt gehabt, morgen um 11 Uhr fahren Sie dann mit meinem Mann, ja, sich die Wohnung angucken, wenn es ihm fällt, können Sie den Mietvertrag unterschreiben, sobald das Jobcenter das okay gegeben hat. Ja, und so habe ich jetzt die Wohnung bekommen. Christopher, da hast du aber einen guten Eindruck auf die Frau gemacht, glaube ich. Ja. Die wird dich nett gefunden haben und sympathisch und wird gedacht haben, dem jungen Mann müssen wir eine Chance geben. Ja, so hat sich das dann auch abgespielt. Ganz genau, ja. Also, das ist ja schon mal jetzt die halbe Miete. Du hast eine Wohnung. Das ist ja wahrscheinlich für dich ein ungeheures Glück, dass du aus der Obdachlosigkeit raus bist. Also wo ich in der Wohnung zum ersten Mal drinne war, ich habe gedacht, ich bin in einem sehr schönen Traum. Da hast du gedacht, ich bin im Schloss, in einem riesigen Schloss. Ja, richtig, das auch. Wie hast du das denn gemacht? Du hattest doch nur gar keine Sachen, kein Bett und kein Stuhl und nichts. Die war möbliert, die Wohnung. Ach so, sogar das? Ja, sehr der gut. Fernseher stand drinne, ja, wo ich jetzt gerade auf Domian gucke. Der Fernseher stand auch drinne. Ja. So, Christoph, jetzt hast du uns erzählt, dass du wirklich durch tiefe Täler schon gegangen bist. Und ja, man kann das auch so sagen, in dem Tod schon zweimal von der Schippe gesprungen bist. Also ich war auch einmal wegen der Droge. Ich habe nicht geklaut oder bin auch nicht anschaffen gegangen, das auf jeden Fall nicht. Mhm. Aber wegen Schwarzfahren, weil ich halt kein Geld habe, wegen der Droge, für ein Fahrticket, ja, bin ich auch einmal wegen Schwarzfahren für 40 Tage ins Gefängnis gewesen. Sogar das. Wegen der 200-Euro Geldstrafe. So, jetzt, Christopher muss was ganz Entscheidendes noch passieren. Du musst aus dem Heroin raus. Du hast die Wohnung. Ein ganz großer Schritt ist das für dich, wie du ja selbst gesagt hast. Der nächste ganz große Schritt ist, du musst aus der Droge raus. Und erst dann kannst du weitere Schritte machen. Vielleicht irgendwie eine Arbeit suchen, eine Ausbildung machen oder was weiß ich. Nur wenn, nur wenn du aus der Droge raus bist, hast du die Chance auf ein für dich schönes Leben. Eine Ausbildung habe ich ja zum Beispiel auch schon gemacht. Du hast schon eine abgeschlossene Ausbildung? Ja, ich habe beim Deutschen Roten Kreuz gearbeitet in Wuppertal. Als was? Eine Ausbildung habe ich beim Roten Kreuz als Rettungssanitäter gemacht. Das ist doch sensationell. Christopher, hast du dich denn schon bemüht um eine Therapie oder um einen Klinikplatz zum Beispiel? Ja, ich habe angerufen und die werden mich zurückrufen, sobald ein Platz frei ist. Die sagten nur zu mir, es kann 1 bis 2 Monate dauern. Mhm. Und das ist mir persönlich einerseits schon zu lange. Jetzt habe ich aber geguckt, wegen Methadon oder Polamidon Platz. Ja. Die Ärzte wollen mich nicht aufnehmen, unter dem Grund, weil ich noch zu jung in ihren Augen bin, weil ich halt 22 erst bin. Okay, da muss jetzt der Fachmann ran und dich beraten, nämlich mein Psychologe im Hintergrund, Christopher. Ich habe ja einen Diplompsychologen, den Henning, heute Nacht. Ja. Der wird dir jetzt da noch, ich hoffe, dass der so ein bisschen Lotse für dich sein kann. Aber wir beide sind uns einig in der klaren Sache, dass du aus dem Heroin raus musst, ne? Das auf jeden Fall, ja. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir in einem halben Jahr nochmal telefonieren können und du ein bisschen erzählst, was passiert ist. Und hoffentlich geht's dir dann noch viel besser als heute. Gerne, Domian, gerne. Ja, dann melde ich ganz einfach. Jetzt bitte ich dich aufzulegen, Christopher, und du wirst von dem Henning zurückgerufen. Okay, also eine Sache wollte ich aber noch sagen, Domian. Und zwar, ich habe mich jetzt, weil mich ja auch keiner aufnehmen wollte wegen dem Methadonplatz, wollte ich halt nur ganz kurz sagen, dass ich mich jetzt umgeschaut habe wegen Polamidon. Mhm. Da habe ich mir gedacht, na gut, wenn mir keiner helfen will, muss ich gucken, dass ich mir selber irgendwie helfe. Und habe mir auf dem illegalen Wege halt auf der Platte Polamidon gekauft. Und damit will ich halt gucken, dass ich mich runterdosiere. Mhm. Und Das ist kein gestrecktes Zeug, das ist noch original eingepackt. Gut. Und damit will ich halt auch noch gucken. Okay, das kannst du ja noch mit Henning besprechen, der kennt sich da noch viel besser aus als ich. Okay. Okay, Christopher, alles Gute und viel Glück wünsche ich. Der ruft dich gleich zurück, oder was? Der ruft dich gleich zurück, du legst bitte auf, genau, ja. Okay. Tschüss, ciao. Dann bedanke ich mich, Domian. Sehr gerne, tschüss. Und direkt geht's weiter mit Ingo und Petra, 67, guten Morgen. Guten Morgen. Ich spreche mit Ingo zunächst. Ja. Ja. Können wir zu dritt sprechen oder musst du den Telefonhörer rüberreichen zu Petra? Muss ich dann rüberreichen. Okay, Ingo, fangen wir mit dir an. Du hast dich, ihr habt euch gemeldet. Warum? Zu diesem Thema. Ja, es geht um das Thema Selbstzerstörung. Ja. Und ich behaupte einfach, dass ich mein Leben selbst zerstört habe. Du bist 67 Jahre alt. Ja, und zwar habe ich von den 67 Jahren 33 Jahre im Knast gesessen. 33 Jahre? Ja. Das ist verdammt lang. Ja. Das ist verdammt lang. Ja. Warum? Nur wegen Diebstahls. Das kann meine Frau noch bestätigen. Also immer wieder neuem Diebstahl. Immer wieder neuen Diebstahl. Ich habe dann war ich im Gefängnis, da habe ich Urlaub bekommen. Mhm. Und im Urlaub wieder Mist gebaut, wieder Nachschlag bekommen. Und was? So habe ich dann. Ja. Was hast du immer gestohlen? Also ich bin auch meistens in Autohäuser eingestiegen und in Geschäftshäusern. Mhm. Was da zu stehlen war, meist auf Bargeld hinaus oder was ich ins Pfandhaus versetzen konnte. Also, ich sag's mal, das waren überschaubare Dinge, die du da geklaut hast. Natürlich. Mhm. Ja, vorhin schon zu Ihrem Kollegen schon gesagt, ich habe damals das Gefühl gehabt, dass ich im Knast besser hatte als wie draußen. Mhm. Das klingt jetzt blöde, aber draußen habe ich Probleme gehabt. Mhm. Wie alt warst du, als du zum ersten Mal reinkamst? Das erste Mal bin ich reingekommen, muss ich es mal überlegen, zurückrechnen. Das war 1965. Da warst du wie alt? Ja, muss ich jetzt rechnen, wie alt war ich denn da? 46 geboren. Kopf in den Schlag. 17, sowas rum. Ja. Da habe ich 3,5 Jahre Jugendstrafe bekommen. Mhm. Und da habe ich dann eine Bäckerlehre begonnen. Ja. Dann bin ich aus dem Gefängnis rausgekommen, habe ich bei meinen Eltern erst gewohnt. Mhm. Ja, und dann immer wieder in die alte Bredouille rein. Sobald Probleme auftauchten, abgehauen. Dann war kein Geld mehr da. Einbrechen gegangen. Gut, da war nachher auch noch Fahren und Führerschein, weil ich aus dem Auto mitgenommen habe. Mhm. Wie war denn die Situation im Elternhaus? Meine Eltern waren beide berufstätig und ich war immer das Sorgenkind. Nicht das schwarze Schaf, das Sorgenkind. Mhm. Aber da ist so viel Mist passiert. Da hat man mich ja erst psychologisch, ich hätte eine Sturzgeburt gehabt, Glückshaubengeburt und dann nachher war ich asozial. Also alle Psychologen haben was anderes gesagt. Mhm. Aber hast du denn für dich das Gefühl, dass du so von deinen Eltern zumindest angenommen und geliebt worden bist? Ja, kann ich so sagen. Das schon. Also war das für die Eltern doch wahrscheinlich auch ein Drama, dass ihr Sohn, als er dann ein bisschen älter wurde, auf die schiefe Bahn abgerutscht ist? Ja, aber ich muss dazu sagen, meine Eltern haben mich immer besucht. Ich konnte damals, da fing das an, damals mit Urlaub zu kriegen, konnte im Urlaub nach Hause fahren. Also da war immer. Das kann man also nicht anders sagen. Die haben immer zu dir gehalten? Ja, schon. Wie lange war mal der längste Block innerhalb dieser 33 Jahre, dass du im Gefängnis warst? 15. 15. Und was hattest du da geklaut? Ja, ich bin ins Gefängnis gekommen. Dann nach einer gewissen Zeit gab es ja Urlaub. Dann habe ich irgendwas Bob. Dann habe ich in der Urlaubszeit wieder Mist gebaut, neue Strafe bekommen. Mhm. So hat sich das fast 15 Jahre aneinander gereiht. Mhm. So, jetzt bist du wie viele Jahre nicht mehr im Gefängnis gewesen? Ja, das ist jetzt eine gute Frage. Ich bin zuletzt entlassen worden 2010. Ja, gut, das ist noch nicht. Da habe ich 19 Monate zu verbüßen gehabt. Das ist noch nicht so ganz lange her. Nee, aber das. Und wie lange kennst du denn jetzt deine Liebste, die Petra? Wir kennen uns jetzt fast 6 Jahre. Mhm. Und sind jetzt fast im Juli 5 Jahre verheiratet. Und ja. Das war nicht der Knackpunkt, wo sich mein Leben geändert hat. Ja, Ingo, bitte? Wo ich gelernt habe, Verantwortung zu übernehmen. Und dass draußen die Probleme leichter zu lösen sind, als wenn man nur im Knast ist. Mhm. Das heißt, du hattest vorher keine enge Beziehung oder Beziehungen? Doch, ich war mal verheiratet, aber das hat nicht so ganz hingehauen. Wie hast du Petra kennengelernt? Das war von meiner Nachbarin, die Schwester war das. Mhm. Warte, ich gebe sie dir mal. Ja, gib sie mir mal, genau. Ich wollte gerade sagen, gib sie mir mal. Ja, hallo, hier ist Petra. Hallo Petra, schön, dass du da bist. Nun habe ich gerade eine ganze Menge schon von dem Ingo gehört. Ja. Wie siehst du das denn? Das ist ja schon eine heftige Aussage, wenn er sagt, von meinen 67 Jahren habe ich 33 Jahre im Knast verlebt. Wie beurteilst du das? Ja, natürlich ist das keine schöne Sache gewesen, aber ich habe meinen Mann kennengelernt und dann habe ich zufällig einen Stellungsbefehl gefunden und den habe ich aufgemacht und dann habe ich gesehen, dass er wieder rein muss. Dass er, dann hat er mir seine ganze Akte hingelegt, hat gesagt, lest dir das durch und wenn du zu mir halten willst, dann halt zu mir, wenn nicht, dann trennen wir uns. Also er hat gleich mit offenen Karten gespielt. Der hat direkt mit offenen Karten gespielt. Ja. Und dann habe ich mir das alles durchgelesen und dann habe ich gesehen, dass das immer nur Diebstähle waren, Einbrüche, also nichts Schlimmes, keine Körperverletzungen oder Misshandlungen oder sonst irgendwas, sondern immer nur Diebstähle. Und da ich meinen Mann liebe, haben wir dann 2008 geheiratet, im Juli. Und im Dezember musste er einfahren, dann für 19 Monate. Dann habe ich ihn jeden Tag besucht, also jedes Wochenende besucht. Das ist ja schon erstaunlich. Also manch eine Frau oder manch einen Partner hätte das extrem abgeschreckt und hätte gesagt, nee, komm, mit dem will ich nichts zu tun haben. Wenn ich den heirate, bin ich alleine, weil der ständig im Knast sitzt. Gab es so eine Überlegung? Ja, das habe ich mir wohl schon überlegt, aber ich habe ihm einfach vertraut, weil er mir gesagt hat, dass er mich liebt und dass er keinen Mist mehr baut. Und offensichtlich übst du ja einen großen Einfluss auf ihn aus. Ja, das tue ich. Wie erklärst du dir das? Das ist ein ganz lieber geworden. Glaubst du, dass diese Zeit jetzt definitiv vorbei ist? Ja, das glaube ich. Also Ingo wird nie wieder was klauen und nie wieder ins Gefängnis müssen? Nein, das glaube ich nicht. Das finde ich eine tolle Aussage. Und das ist wieder ein schöner Beweis dafür, was Liebe bewirken kann. Ja. Also ich meine jetzt nicht die rauschhafte Liebe und Verliebtheit, sondern einfach eine solide, tiefe Liebe, die man mit einem Menschen verbinden kann oder die man leben kann mit einem Menschen. Ganz genau. Toll, ganz toll. Ja, Peter, das ist eine tolle Geschichte. Dann kann er stolz sein, dass er dich gefunden hat. Ja, ganz toll. Ich bin auch froh, dass ich ihn gefunden habe. Sehr schön. Gibst du mir netterweise nochmal und dir wünsche ich schon mal alles Gute, Petra. Ja, danke schön. Tschüss. Kannst du mir noch für meine Freundin ein Autogramm schicken? Wir rufen euch nochmal an wegen der Anschrift. Sehr gerne, klar. Alles klar, dann danke. Dann gibst du mir Ingo nochmal. Ingo. Ja. So. Ja, Ingo, da kann man ja gratulieren zu so einer tollen Frau. Ja, das hat mein Leben geändert. Hast du ihr das denn überhaupt am Anfang geglaubt, dass die dich so nimmt, wie du bist mit deiner Biografie? Ganz ehrlich, ja. Da war ich mir unsicher. Das glaube ich, das wäre ich auch. Bei so einer Biografie, und man dann sagt, okay, ich stehe trotzdem zu dir, das war für mich, das war aber wieder so ein Punkt, der mich ins Leben zurückgeholt hat, weißt du, was ich meine? Wahnsinnig, ja, ich weiß, was du meinst. Wahrscheinlich wärst du jetzt wieder im Knast, wenn es deine Frau nicht gäbe. Ja, kann ich ganz gut unterschreiben. Und das wäre immer und immer und immer, immer wieder so gegangen. Das wäre immer wieder gegangen. Das hätte sich nie geändert. Die Petra, die hat ja gerade ganz, ganz entschieden gesagt, der geht nie wieder ins Gefängnis. Bist du für dich auch so sicher? Ja. Toll. Tolle Geschichte. Ich kann heute das, was ich früher gemacht habe, auch wenn ich nur mit einer Partnerin zusammen war, von heute auf morgen abzuhauen, dann Geld mitnehmen, wenn das Geld zu Ende war, einbrechen gehen. Kann ich heute nicht mehr verantworten gegenüber meiner Frau. Wir haben die Tage noch darüber gesprochen. Das wäre die einzige Möglichkeit, die wäre, dass ich mir jeden Tag eine Flasche Wodka in den Hals schieben würde, dass ich nicht mehr an meine Frau denken würde. ja, genau. Jetzt hast du ja, Ingo, dein ganzes Leben lang eben nicht gearbeitet und so rentenmäßig auch nicht vorgesorgt. Ich kriege 177 Euro Rente und den Rest Grundsicherung. Also das, was ein Hartz-IV-Empfänger bekommt. Ah ja, das heißt, ihr müsst schon auf den Pfennig gucken, auf den Cent. Aber ihr kommt so einigermaßen über die Runden. Ja. Ihr beiden Turteltauben. Ja. Bitte? Ich sag, ihr beiden Turteltauben. Ja. Nee, das klappt schon ganz gut. Ingo, schöne Geschichte. Ich freue mich sehr für dich und für euch und wünsche euch beiden tolle Zeit noch und lasst es euch richtig gut gehen und genießt eure gute Verbindung. Ja. Alles Gute, Ingo. Ja. Und wir melden uns gleich nochmal wegen der Anschrift. Ja. Dann legst du bitte auf und wir rufen gleich nochmal an. Okay. Tschüss. Ciao. 0800 220 50 50, 1:35 haben wir gleich. Und hier ist die Rosi. Rosi ist 62. Guten Morgen. Ja, hallo. Guten Morgen, Rosi. Du hast dich zu dem Thema auch gemeldet. Selbstzerstörung, ja. Warum? Da dreht sich das um Rauchen. Also ich habe COPD und ich habe Bronchialasthma. Also COPD ist eine sehr schwere Lungenerkrankung? Ja. Ja. Und ich kann nicht aufhören zu rauchen. Und du hast Lungenasthma. Das ja, heißt, du bist ich habe Lungenembolie gehabt jetzt im letzten Oktober und eine beidseitige Lungenentzündung. Und jetzt im Februar hatte ich nochmal wieder eine beidseitige Lungenentzündung. Und ja, ich kann einfach nicht aufhören. Also ich und nach all dem rauchst du immer noch? Ja, und ich meide alles Orte, wo ich nicht rauchen darf. Bitte? Ich meide Orte, wo ich nicht rauchen darf. Wie viele Jahre in deinem Leben hast du geraucht? Seit meinem 17. Lebensjahr. Ja, seit dem 17. Lebensjahr. Seit wann bist du jetzt so krank? Das ist in den letzten 4 Jahren hat sich das ziemlich schnell entwickelt, muss ich sagen. Und wahrscheinlich hat man dir da aber sofort gesagt, sie müssen dringend aufhören zu rauchen. Richtig. Wie? Ein bis zwei Jahre noch, dann werden die Bronchien also total kaputt, weil die Bronchien also nicht sich regenerieren können. Man kann nur den Zustand, den Ist-Zustand erhalten, aber man kann nichts regenerieren. Ich kann auch nur noch aufgrund des Asthmas mit meinem Rollator gehen. Habe ich das gerade richtig verstanden, dass du 1-2 Jahre noch hast? Ja. Kann man das so salopp sagen? Ja, was soll ich machen? Ich kann nicht aufhören. Ich weiß nicht wie, der Schalter dreht sich bei mir nicht um. Ich hatte ja gerade gefragt, da, als die Krankheit ausgebrochen ist vor ein paar Jahren, ja. da werden die Ärzte ja gesagt haben, sie müssen sofort aufhören. Absolut, ja. Gab es dann den Versuch deinerseits, sofort aufzuhören? Also ich stand da in dem Moment völlig unter Schock, ne? Mhm. Und habe mir dann auch so einige Tricks ausgedacht, wie ich das also dezimieren kann. Mhm. Aber das ist mir nicht geglückt. Irgendwann ist dann wieder der Zeitpunkt da gewesen, wo ich gesagt habe, ja nun, das ist wie so zum Beispiel auf der Autobahn ein schwerer Unfall. Alles fährt vorsichtig. Mhm. Ja. Und nach einer gewissen Weile geht das erstmal wieder aus deinem Kopf raus. Ja. Und so ist es auch... wenn ich die ganzen Therapien, die ich hier habe, mit den Inhalieren und Cortison einnehmen und so, wenn es dann ein bisschen besser geht, auch aufgrund von Witterungsverhältnissen, ja, dann qualm ich wieder tüchtig los. Wie viel rauchst du denn am 40. Tag? 40 Zigaretten. Aber ich rauche keine Zigaretten mehr, sondern ich rauche Filterzigarillos. Mhm. Schmeckt das denn überhaupt noch, wenn man so eine schwere Erkrankung hat? Ja, das verdrängst du. Das ist ganz schlimm. Also ich weiß, dass man sowas alles keinem intelligenten Menschen erzählen kann, was ich hier abziehe. Nee, nee. Aber mit Vernunft kann man da gar nicht mehr urteilen. Nein, überhaupt nicht. Es gab dann auch in deinem ganzen Leben nie mal eine Phase von ein paar Wochen oder Monaten, wo du mal ganz aufgehört hast zu rauchen? Ja, das war mal eine Woche. Das ist also schon, aber schon etliche Jahre her. Und da habe ich natürlich auch die Vorteile des Nichtrauchens festgestellt. Mhm. Also, dass alles ein bisschen intensiver schmeckt, dass die Bekleidung nicht so riecht. Dass, also dass man selbst besser riechen kann auch, ne? Ja. Ja. Ja. Mhm. Ja. Aber dann nach einer Woche war es schon wieder vorbei. Tja, da fing dann wieder diese Gleichgültigkeit an. Bist du denn auch gleichgültig deinem Leben gegenüber? Mhm. Eigentlich war ich das nie. Nein, ich war immer sehr strebsam. Lebst du gerne? Mal ja, mal nein. Ich habe in den letzten Jahren also sehr viele Sachen mit Todesfällen erlebt. Mein Bruder, meine Schwester, alles innerhalb von 4 Monaten. Ja, ja. Und da bekommt man also doch schon mal so den Gedanken, wie ist das, wenn es zu Ende geht? Ne? Ja. Lebst du alleine? Nein, ich bin verheiratet. Du bist verheiratet. Was sagt denn dein Mann dazu, dass du jetzt ins offene Messer des Todes läufst? Ja, was sagt der dazu? Er sagt es, aber es ist so, dass ich dann woanders hingehe und rauche. Du willst es gar nicht hören? Nö. Und wahrscheinlich sagt er auch gar nichts mehr, wenn... Ja, ich denke mal, dass er das aufgegeben hat. Also manches Mal sagt er das schon, dass er dann sagt, sag mal, immer wenn ich mich umdrehe, hast du immer nur eine Zigarette in der Hand. Hast du Kinder? Nein. Nee. Weiß er um die ernste Situation? Ja. Er war ja auch dabei, als die Lungenembolie diagnostiziert wurde unter diesem CT. Da durfte ich dann mich gar nicht mehr verziehen, da als gleich ein Krankenwagen mit Arzt an Bord gekommen. Mhm. Ich durfte nicht mehr aufstehen, gar nichts. Also das war... Da lagst du dann eine Weile im Krankenhaus? In der Intensivstation, ja. Hast du denn im Krankenhaus, als du so ein bisschen... Ja, nicht, klar. Hast du wieder geraucht? Ja. Haben die Ärzte das mitbekommen? Ja. Was haben sie mitbekommen? Ich habe es auch gesagt, weil was bringt es, wenn ich es nicht sage? Mhm. Ne? Denn danach kann man ja auch nicht therapieren. Rosi, wenn es auch schwerfällt, versuch mir mal... So einen kleinen Tick mir das zu erklären, was da in deinem Kopf abgeht. Du bist eine kluge Frau, das merke ich. Du weißt um die Situation, du weißt, dass du sterben wirst. Du wirst auch wahrscheinlich, das ist ja ein schwerer Tod mit dieser Erkrankung. Absolut, ja. Ja, so. Warum kann man den Schalter nicht umkippen? Ich weiß es nicht. Ich würde sofort tun, wenn ich es könnte. Selbst der Tod schreckt dich nicht ab? Nee. Und selbst das vielleicht schlimme Sterben schreckt dich nicht ab? Sicherlich im Moment, aber man denkt ja immer, so wird es mir nicht ergehen oder so wird es mir nicht passieren. So, ja. Ich verdränge das dann auch ganz einfach. Ne? Und ich erschrecke mich manchmal selber, dann denke ich, mein Gott, hast du schon wieder eine Zigarette in der Hand, also hier dieses Zigarillo. Oder, und dann mache ich das aus. Ja, und die Zigarillos sind ganz schön lang. Zum Beispiel in einer gewissen Weile schneide ich vorne erst ab und rauche dann weiter. Also es ist nicht witzig. Ich weiß, dass ich... Es kann auch keiner das irgendwie so nachvollziehen. Nicht mal ich selbst. Ja. Gab es Momente mal von Seiten deiner... Wie lange seid ihr verheiratet? 10 Jahre. 10 Jahre, okay. Gab es da mal Momente, wo er richtig aggressiv wurde? Wo was bitte? Ja, dass er aggressiv auf dich wurde, nach dem Motto, verdammt nochmal, warum tust du nichts? Eigentlich nicht, er raucht ja selber. Achso, er raucht selber? Achso. Naja, deswegen ist das also zum Beispiel auch ein Grund. Ein Grund mit, es sind also irgendwo immer Zigaretten präsent, ja. Mhm. Teurer Spaß, ne? Gut, das auch, ja. Mittlerweile. Sehr teurer Spaß, aber... Das ist also, das darf auch nicht der Beweggrund sein, das bringt nichts. Also es muss also wirklich der Schalter im Gehirn sein. Ich habe mit verschiedenen Leuten im Krankenhaus gesprochen und die haben mir gesagt, sie haben also tatsächlich, obwohl sie es nie geglaubt haben, dass es sowas gibt, es war auf einmal der absolute Widerwille da. Und sie haben von Stunden an nicht mehr geraucht und es durchgehalten. Und auf sowas warte ich auch. Ich finde auch erstaunlich, du, ich meine, jetzt bist du schwer krank, aber es gab ja Jahre und Jahrzehnte davor, wo wir alle auch schon wussten, wie gesundheitsgefährdend Rauchen ist, dass du nicht öfter Versuche unternommen hast. Ich habe auch Raucher in meinem Freundeskreis, da kriege ich das in festen Intervallen mit, dass die mal wieder nicht rauchen und versuchen, davon loszukommen. Aber bei dir war es nur einmal. Und du wusstest das ja auch, was du dir damit antust. Ja, absolut, weiß ich das, ja. Und man kann wahrscheinlich sagen, dass deine Erkrankung, die du jetzt hast, wirklich ausschließlich auf Rauchen zurückzuführen ist? 100%. 100%. Mhm. Die COPD, das ist ja diese Lungen, also diese Bronchienkrankheit, die chronische Bronchitis, die ja natürlich auch im Laufe der Zeit immer intensiver wird, immer stärker wird, sodass du diese Entzündung aus den Bronchien nicht mehr rausbekommst. Ist das eigentlich auch mit Schmerzen verbunden? Wenn du Asthma hast, kriegst du schon Todesängste. Ja. Wenn du so Asthmaanfälle bekommst, dann kriegst du einen wahnsinnigen Druck im Kopf, weil einfach der Sauerstoff fehlt. Ne? Ja, und Panik. Die Panik, ja. Aber das ist genauso schnell wieder vorbei, wenn der Anfall vorbei ist. Nur man hat mir, meine letzte Ärztin im Krankenhaus, hat mir gesagt, es wird so sein, dass dieser Zustand irgendwann eintreten wird, dass du aus diesem ersten Anfall nicht wieder rauskommst. Und was heißt das dann? Ja, das heißt, dass du also schnellstens in ein Krankenhaus musst. Du musst also mit reichlich Cortison gefüttert werden, damit du da wieder runterkommst. Es kann auch sein, dass du da nicht wieder runterkommst. All das akzeptierst du? Ja, muss ich ja. Ich weiß ja, dass es das gibt. Gibt es denn, also wenn du jetzt schon nicht mehr davon wegkommst, wahrscheinlich wäre es jetzt auch fast sinnlos, wenn du jetzt plötzlich aufhören würdest. Vielleicht würde es gar nicht mehr viel bewirken, weiß ich nicht. Gibt es denn dennoch Momente, wo du dein Leben bereust? Nein. Auch nicht? Würdest du es genauso wieder machen? Das kann ich nicht sagen. Ich würde viele Dinge anders machen. Ja gut, mit dem jetzigen Wissen ist man natürlich dann immer schlauer, wenn man jetzt nochmal neu anfangen könnte. Ja. Aber es gibt nicht Momente, wo du denkst, mein Gott, hätte ich doch damals bloß das und das gemacht. Gibt's nicht. Tja, also eher versuche ich das so ein bisschen auf diese humoristische oder von der humoristischen Seite zu sehen. Ich habe angefangen mit 17 zu rauchen, als ich in der Lehre war und fand mich also klasse, dass ich geraucht habe. Ich habe das Rauchen regelrecht geübt, damit also ich das Gefühl hatte, dass ich also erwachsen bin, cool drauf war. Ich fand das toll. Damals war das ja auch nicht so, dass so viele Leute geraucht haben. Also ich fand mich dann also ganz schön erwachsen mit Zigarette. Heute würde man sagen cool. Ja, cool. Ja. Hätte ich bloß, das ist der, natürlich der Punkt, wo ich sagen kann, da hätte ich nichts mit anfangen dürfen. Ja, Rosi, jetzt hast du mir das alles erzählt. Ja. Ich danke dir, dass du es mir erzählt hast. Ja. Ich weiß jetzt gar nicht, was ich dir wünschen soll. Ja. Wahrscheinlich wird es so sein, dass irgendwo sowas in meinem Leben immer wurde nochmal kurz vor Schluss, ist nochmal die Reißleine gezogen worden. Mhm. Und da warte ich drauf. Dann wünsche ich dir das, dass das passiert und dass du das machen kannst. Okay. Alles Gute und vielen Dank für deinen Anruf, ja, Rosi. Ja, danke. Tschüss. Tschüss. Und die nächste Anruferin ist Astrid, 34. Guten Morgen, Astrid. Ja, guten Morgen, Jürgen. Hallo, Astrid. Schön, dass du da bist. Ja, ich freue mich auch. Super, danke. Zu unserem ernsten Thema heute. Genau. Selbstzerstörung. Okay. Was ist bei dir los? Also meine Art der Selbstzerstörung ist, dass ich mich in einer festen Beziehung mit einem suchtkranken Partner befinde. Ich verstehe. Was hat dein Partner für eine Sucht? Alkohol. Mhm. Und was ich im Vorgespräch noch nicht erwähnt hatte, ist aber auch noch die Sucht zu einem Online-Spiel. Mhm. Also für das er auch sogar schon real Geld ausgibt. Wie lange seid ihr verheiratet? Verheiratet sind wir noch nicht. Oder zusammen? Zusammen 7,5 Jahre. Und wie lange ist er Alkoholiker? Also ich denke schon immer, sage ich mal so. Ja. Wie sich das jetzt herauskristallisiert hat, für mich auch. Bloß ist es ja immer so, anfangs guckt man ja da immer noch mal drüber hinweg. Und nimmt sich das nicht so an und denkt halt, naja, okay, es ist jetzt halt mal ein Bier da und ein Bier dort oder eben auch mal ein Whisky schon. Da habe ich das ja so mehr oder weniger noch übersehen. Das hat sich halt in den ganzen Jahren so mehr und mehr für mich als Problem dargestellt. Wie viel, gehen wir mal in die aktuelle Zeit, in die Gegenwart, wie viel trinkt er im Moment durchschnittlich? Oh je. Durchschnittlich, oh je. Also ich kontrolliere es auch nicht, muss ich ehrlich sagen. Also ich sag mal so, mindestens alle 2 Tage, maximal alle 3 Tage wird ein Kasten Bier geholt. Mhm. Und das sind dann 20 Flaschen, also kann man sich da ausrechnen in der Woche, alle 2-3 Tage. Gibt es dazu noch harte Sachen? Selten, ja. Es gibt unter anderem schon auch mal ein Whisky dann, aber es ist dann meistens mehr das Bier. Also hat er immer so einen gewissen Pegel, er ist nie so ganz hackedicht. Das auch, aber mehr dann zu seiner Freizeit. Das kommt auch schon vor, dass er da sich auch mal schon richtig, ich sag jetzt mal so, abschießt, Entschuldigung, mit wegen dem Ausdruck, aber. Ja, so also kann man es ja sagen. Kann man nur sagen. Geht er noch eine Arbeit nach? Ja, das ist ja das. Also seine Arbeit geht er nach, auch konsequent. Was macht er? Er ist Zerspannungsmechaniker. So, und wenn er nach Hause kommt, trinkt er und er geht an den PC. Richtig. Und wie viel Geld hat er da schon verballert? Oh, mehrere 100 Euro. Wenn ich schon vielleicht ungefähr rund 1000 Euro insgesamt jetzt. Wie lange geht das mit dem Online-Spiel schon? Das geht jetzt wieder seit Weihnachten letztes Jahr. Ja. Also das war zu... Und davor? Davor war mal ein Jahr, sage ich mal, eine Pause. Mhm. Das heißt, er hatte das schon mal so gelebt. Also auch für eine längere Zeit schon mal davor. Ja, ja, richtig. Also es ist eigentlich immer mal schon da gewesen. Immer mal auch mit einer Pause, aber. Jetzt kann ich mir vorstellen, ja, dass das viel Konfliktstoff gibt zwischen dir und ihm und dass ihr oft gestritten habt. Richtig, genau. Wie läuft das denn ab? Wie reagiert er? Genau, das ist das Hauptstreitthema. Also wenn ich ihn dann darauf anspreche, dann eskaliert das meistens. Also es ist dann auch so, dass er, also ich sage jetzt mal so, sich stur stellt. Also natürlich, von seiner Sicht natürlich, ist das ja kein Problem. Also er sieht und das dann, nicht als Sucht? Nee, ja, er sieht das nicht als Sucht und das eskaliert dann auch meistens. Und es endet dann eben dahin, dass er dann beleidigt wird, dass er mich also psychisch angreift mit Beschimpfungen und Beleidigungen und Demütigungen und mich unter Druck setzt. Und ja, dann eben mich reduziert auf alles. Bist du auch berufstätig noch? Ja, ich bin berufstätig. Das ist kein schönes Leben, was du führst. Nee, das ist das. Und also vom Kopf her ist mir das auch bewusst alles. Und ja, wie gesagt, das ist halt die Selbstzerstörung, weil ich schon... Er zieht dich mit runter. Richtig. Und ich lasse es halt auch geschehen. Also ich habe mich mit in diese Spirale so schon hineinbegeben. Also das... Aber immerhin ist dir das schon mal klar und wir reden darüber. Ja, es gibt ja schon gibt auch viele Co-Abhängige, denen das noch gar nicht klar ist. Ja, ja. Du bist dann ja schon mal den Schritt, bist du weiter. Ja, ja. Warum bist du nicht konsequent? Ja, das ist eine gute Frage, weil den Versuch hatte ich ja auch schon mal gestartet, dass ich da mehr oder weniger, ich sag jetzt mal, aufgebrochen bin oder halt eben den Schritt einer Trennung vollziehen wollte und dann kommt die emotionale Erpressung von ihm eben. Was macht er? Was sagt er? Ja, eben dann auch quasi wieder solche Sätze wie, ohne mich bist du nichts, ohne mich kannst du nichts und dass ich halt eine Null bin und nichts alleine auf die Reihe bekomme und ja. Aber du hast mir gerade erzählt, du hast einen eigenen Beruf, das heißt, du könntest alleine dich durchs Leben schlagen, es ging. Prinzipiell schon, das heißt, klar, also einen Beruf habe ich, das Problem ist, also eigentlich ist es kein Problem, das hört sich jetzt schon wieder nach Ausrede an, aber ich bin halt Geringverdiener, ich stehe in einem Teilzeitverhältnis. Ja gut, klar, man könnte sich natürlich dann auch Hilfe suchen, das ist richtig. Da gibt es immer Wege und Mittel. Ja, richtig, genau. Der Schritt ist halt noch nicht richtig vollzogen, wie gesagt. Ich weiß auch nicht, vor was ich da Angst habe, weil, wie gesagt, vom Kopf her ist mir das klar. Ich weiß auch, dass ich das eigentlich schaffen könnte. Habt ihr Kinder? Nein. Aber ich weiß nicht. Gibt es in dieser Beziehung auch noch schöne Sachen, die ihr erlebt miteinander? Ja, das ist auch noch vorhanden, bloß, ja, schon auch, also dass die andere Seite ist, dass man schon auch mit ihm noch unheimlich viel reden kann, was jetzt nicht dieses Thema betrifft. Also wir können uns schon eigentlich auch noch in anderer Hinsicht austauschen, das ist ja, dass wir reden eigentlich noch recht viel, wir reden auch so recht viel über Probleme. Oder lachen auch noch viel gemeinsam, das ist schon noch da. Ja, aber dann kommt dieses Aber eben. Und das Aber ist riesengroß. Das Aber ist riesengroß, was elementar ist. Genau, durch dieses Hauptproblem ist das Gute quasi in den Hintergrund gerückt. Genau. Wie ist es so im Bereich der Erotik und Zärtlichkeit? Findet das noch statt? Ja. Das schon. Kannst du in Anbetracht der großen Schwierigkeiten noch entspannt mit ihm schlafen? Also ich sag mal so, bis sich das dahin ergibt, habe ich erst noch Bedenken. Dann denke ich, ach je, so eigentlich, weil dadurch schwindet ja auch ein bisschen die Lust. Wenn das so alles auch, aber dann, es geht dann doch schon noch, und ich kann mich auch schon auf der anderen Seite noch fallen lassen bei ihm dann. Aber wenn er mit dir schläft, ist er immer betrunken? Ich würde jetzt lügen, wenn ich sage nein. Also er ist ja nie quasi nüchtern. Es ist halt nur nicht so, dass er ja auch immer vollkommen jetzt schon nur so weit alkoholisiert ist, dass er gar nichts mehr mitkriegt, weil wenn er geht ja seiner Arbeit nach und dann hat er auch diesen gewissen Pegel, wo das ein bisschen minimiert ist. Aber alkoholisiert ist er doch schon ständig und klar, das schreckt erst ab und man denkt, ach, und ja, aber auf der anderen Seite, wie gesagt, ist schon irgendwo auch noch was Gutes da. Aber wie gesagt, ich weiß halt auch nicht, ob das jetzt noch. Weißt du, was ich glaube, Astrid? Dass man das Gute nur retten könnte, wenn man zunächst radikal geht. Ja. Vielleicht würde ihn das so aufrütteln, dass ihm klar wird, was los ist. Vielleicht würde er etwas tun und sich Hilfe holen. Und vielleicht könnte man perspektivisch wieder zueinander finden. Ich glaube, wenn du länger bei ihm bleibst, wird das Gute bald weg sein. Das stimmt. Und wo wir dann aber auch schon beim Nächsten sind. Ich weiß, dass die Zeit knapp ist, aber das ist das Nächste. Ich habe ja schon wirklich alles versucht. Und das ist, was ich von vorhin schon angesprochen habe. Er fühlt sich ja überhaupt jetzt nicht, dass er jetzt süchtig ist, aber er sagt auch, er braucht keine Hilfe. Und das ist das, also den Schritt, den ich schon mal versucht habe. Ich bin dann auch mal so mehr oder weniger wie ausgezogen, aber eben nicht konsequent und habe dann einen Teil mitgenommen und einen Teil hier gelassen und bin aber jetzt doch auch wieder da und bin auch noch gemeldet. Aber das hat ihn nicht wachgerüttelt. Nein, also für ihn, nein. Also um es kurz zu fassen, ihm ist es dann egal. Er sagt auch klipp und klar, entweder ich gehe dann halt und es ist so, er braucht mich nicht, oder ich komme damit irgendwie klar. Ich vermute mal, dass der im Moment noch so in der Annahme ist, die geht sowieso nicht. Genau. Der nimmt das nicht wirklich ernst. Deswegen ist es ja so etwas spekulativ, wie er reagieren würde, wenn er wirklich kapiert, dass du es ernst meinst. Ja. Kann ich nicht einschätzen, was dann los ist. Entschuldigung, ich will nicht unterbrechen, das ist bei ihm halt sehr schwierig. Er ist auch sehr schwierig in dem Punkt, weil er dann, wie gesagt, total abblockt und auch da nichts an sich ranlässt und dann eskaliert das immer und er lässt da nichts an sich ran und er ist auch dann, also generell ein Mensch, der sehr schnell eben sich aufregt und aggressiv wird. Und wenn es dann eben da, wo er sich natürlich schon erwischt fühlt, aber das ist klar, das will man dann nicht einsehen. Und dann kommt also komplett, also wie gesagt, entweder, und ich habe es halt schon versucht und also er beschimpft mich dann halt auch, sagt, geh dann halt und dann soll ich aber auch wegbleiben und ich denke auch, das wäre das Beste, weil sonst bringt das gar nichts. Ja, finde ich auch. Du kennst die anonymen Alkoholiker. Ja. Ja, es gibt auch Selbsthilfegruppen, wo sich Angehörige von Alkoholikern treffen. Richtig. Das wäre vielleicht eine gute Anlaufstelle für dich, weil du damit Leuten zusammen bist, die in ähnlichen Situationen sind. Es gibt einen Meinungsaustausch, es gibt einen Informationsaustausch, man kann sich gegenseitig anrufen, wenn es wieder sehr schlimm ist, und man kann sich gegenseitig vielleicht auch halten. Wir gucken mal gleich nach, ob wir dir da das eine oder andere an die Hand geben können. Also meine Linie ist auf jeden Fall, Astrid, du hast sehr richtig zu dem Thema für dich angerufen. Und das ist Selbstzerstörung, wenn man an der Seite eines Alkoholikers lebt. Ja, richtig. Und die Rettung ist in der Regel immer zu gehen. Ja. Alte Regel, aber es geht nicht anders. Es geht nicht anders. Ich hab mich da ja auch schon mal informiert und eben auch wirklich der Rat ist, also zumindest von diesem kleinen Personenkreis da auch, wo man sich mal anonym anvertrauen konnte, da ist einfach nur der Rat, geh, auch obwohl ich das selber weiß, natürlich muss ich die Entscheidung für mich auch fällen und man kann sich den Rat einholen und anhören, aber da kommt auch wirklich nur mach, geh, weil ich merke das ja auch komplett, wie gesagt, ich fühle mich ja überhaupt nicht mehr wohl. Ich mache ja auch gar nicht, ich gehe auch gar nicht mehr meinen nach, außer der Arbeit. Ja. Es hat auf alle Bereiche eine Auswirkung, eine negative Auswirkung. Richtig. So, liebe Astrid, die Sendung ist rum. Ich bitte dich aber jetzt aufzulegen und wir rufen dich nochmal an wegen der diversen Adressen, die wir dir hoffentlich noch an die Hand geben können. Okay, alles Gute und viel Glück und viel Kraft, Astrid. Ja, vielen Dank. Sehr gerne. Tschüss. Ja. Ciao. Tschüss. So, meine Lieben, das ist heute unser Thema Selbstzerstörung in der Technik Volker Tarke. Morgen offene Themennacht und da könnt ihr anrufen zu jedem Thema wieder, das euch interessiert. Ab 0 Uhr sind die Leitungen geschaltet oder ihr mailt domian@wdr.de. Ich wünsche euch jetzt eine gute Nacht, eine schöne Nacht. Bye bye und tschüss. Bis morgen.